Halleluja, wir lieben dich, starker Gott, Adonai, unser ewiger, unser lebendiger Gott. Und Herr, von ganzem Herzen beten wir dich an heute Abend. Halleluja. Oh, danke. Bist du begeistert von deinem Herrn? Herr, wir sind begeistert von dir. Wir sind so begeistert, du bist so wunderbar. Der Einzige, der Wahre, der Mächtige und der starke Gott. Danke dir für deine Gegenwart heute Abend, dass du hier bist. Oh, dass du uns ganz neu mit deinem Geist ausfüllst, mit deinem Geist erfüllst. Oh, streck dich mal aus, er will dich noch mehr mit seinem Geist erfüllen. Das heißt in Epheser 5, 19 und 18 bis 20. Und sauft euch nicht voll Wein, wodurch ihr euer Leben ruiniert. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Halleluja. Danke, Herr, das machen wir. Und ich danke dir für eine neue und für eine frische Erfüllung von dir jetzt, Herr, für jeden Einzelnen. Danke, Jesus, wirklich neu und frisch. Neu und frische Erfüllung. Danke. Halleluja. Er sagt, singt miteinander. Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt ständig für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Weißt du, was die Folge von Erfüllung ist? Dass du gar nicht mehr anders kannst, als die ganze Zeit deinem Herrn zu danken. Das ist der untrügliche Beweis, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wenn in dir die ganze Zeit ein Danklied ist, ein Loblied ist für deinen Gott, wo du ihm die ganze Zeit dankst, wo du dich die ganze Zeit dich beschwerst, was er alles nicht getan hat und was er alles noch zu tun hat, sondern wo du dankst für alles, was er getan hat, für seine Liebe, Herr. Und wir danken dir heute von ganzem Herzen für alles, was du für uns getan hast, Herr. Und es ist unermesslich. Und ich danke dir, dass du uns immer tiefer da hineinführst, wirklich, dass wir das immer tiefer erkennen, was du für uns getan hast, was du für uns tust und noch tun wirst. Wir danken dir, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr, dass wir wirklich immer tiefer dieses Geheimnis deines Kreuzes erkennen und damit dich erkennen. Danke, Herr. Halleluja. Und immer voller werden. Weil es sollte unser Ziel sein, je älter wir werden, immer voller zu sein. Nicht weniger voll, in der Jugend ganz voll und dann nimmt's ab. Nein, sondern es ist genau andersrum. Sondern je älter du wirst, umso voller wirst du. Das ist so eine gute, ich glaube, das ist eine gute Richtung. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Weil wir brauchen dich, Heiliger Geist. Einfach jede Sekunde und jede Minute. Und wir sagen dir heute, Herr, wir machen uns, mach dich damit eins, wenn du dich damit eins machen kannst, ganz neu, hundertprozentig abhängig von dir, Heiliger Geist. Und danke, dass du unser Leben neu übernimmst. Und zwar jeden Bereich. Herr, wir geben dir heute Abend jeden Bereich. Sag ihm das mal. Herr, ich gebe dir jeden Bereich. Und danke, dass du jeden Bereich meines Lebens ausfüllst. Und damit kommt Segen da rein. Halleluja. Und Gunst. Und Freude. Und Gelingen. Und Versagen ist vorbei. Halleluja. Also überall, wo wir den Heiligen Geist reinlassen, kommt Segen und kommt Gunst und kommt Fülle. Also müssen wir nie denken, oh, ich muss das dem Herrn möglichst, soll er gar nicht wissen oder so. Weil es ist Dummheit. Weil überall, wo der Herr drin ist, kommt der fette Segen, kommt der überfließende Segen in den Bereich. Er liebt es, dass wir ihm einfach alles ausliefern und alles hingeben. Und das liebt er. Halleluja. Danke, Herr. Wir sagen das heute, Herr, wirklich jeder Lebensbereich, alles, was wir sind, alles, was wir haben auch, Herr, unser Besitz gehört auch nicht letztlich uns, sondern es gehört alles dir. Und wir danken dir, dass du der Chef bist. Und wir danken dir, dass wir einen Chef haben, dass wir einen Herrn haben, so froh, dass du einen Herrn hast und nicht einfach durch das Universum segelst, ganz alleine, mit dem Raumschiff, nein, sondern Halleluja, wir haben einen Herrn und ja, mit dem fliegen wir auch. Wir haben es vorhin gesagt, er lässt uns wirklich mit Adlersflügeln auffliegen. Halleluja. Ich glaube, er möchte euch jeden Einzelnen ganz besonders auffliegen. Das streck mal deine Arme aus. Ich danke dir, Herr, dass du jeden hier zu einem Adler gemacht hast und auch am Livestream. Dass wir nicht Hühner sind, sondern Adler, die bestimmt sind, hochzufliegen. Und ich danke dir für deinen Geist, der heute Abend unter alle Flügel kommt. Halleluja. Und wo sie ein bisschen lahm geworden sind, da danke ich dir, Halleluja, dass du neu mit deinem Wind kommst. Wenn das für dich gilt und du spürst irgendwie, meine Flügel sind irgendwie lahm geworden in der letzten Zeit, dann komm mal in die Mitte, weil Gott möchte dich ganz besonders beschenken und neu sein Wind unter deine Flügel geben. Halleluja, trau dich einfach, genau. Halleluja, danke. Halleluja, danke. Danke, Jesus. Halleluja, danke, Herr, für neuen Wind unter die Flügel. Oh, danke, Heiliger Geist, für die Fülle. Oi, oi, oi. Danke für die Fülle, Heiliger Geist. Neuer Wind unter ihre Flügel. Neuer Wind. Neuer Wind. Oh, alles Schwere weicht, alles Schwere geht, alle schweren Gedanken, alles geht einfach. In Jesu Namen. Und du fliegst hoch. Über alle Umstände, über alle Dinge. Du fliegst weit hoch. Weit hoch, weit hoch, weit hoch, weit hoch. Du fliegst weit hoch, hoch, oh, hoch. Oh, ja, du fliegst, danke für Flügel des Adlers. Flügel des Adlers, mit dem du neue hochfliegen lässt. Ja, danke, dass alles Schwere einfach geht. Dass du ihn mit der Fülle des Himmels ganz neu erfüllst. Neue Kraft gibst, Herr. Du gibst dem Müden neue Kraft. Und Stärke genug jedem Unverwundenen. Herr, ich danke dir. Dass er ganz neu voller Begeisterung und Freude über dich seine Flügel ausstreckt. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Preisen dich, Herr, danke. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater. Halleluja. Ich hatte doch den Eindruck, dass jemand da ist und du hast irgendwie Schwierigkeiten mit den Füßen, irgendwas mit dem Laufen, also nicht am Schenkel oder so, sondern wirklich an den Füßen unten oder Knöchel oder irgendwas, also mit dem Laufen, dass es nicht so einfach ist. Und Gott möchte dich heilen. Irgendwas oder Spreizfuß oder irgendwelche Probleme, dass du Schwierigkeiten hast zu laufen. Dann komm bitte in die Mitte. Genau. Gott möchte dich heilen. Und dir neu. Beide Füße oder ein Fuß? Herstellung frei in dem Namen Jesus, so als ob das nicht gewesen wäre. Ich nehme dich zurück 10 Jahre in der Zeit, bevor das war, in Jesu Namen. Und ich setze starke und stabile Beine und Füße jetzt frei in dem Namen Jesus. Einen starken und stabilen Lauf, dass du stark und fest und stabil läufst, in Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Stabilität und kein Fallen mehr. In Jesu Namen. Kein Unfall, kein Fallen mehr, kein Nichts mehr. In Jesu Namen, was von der anderen Seite kommt. In Jesu Namen. Komplette Gesundheit, Stärke in deine Füße und in deinen gesamten Körper. In Jesu Namen. Amen. Wuhu. Halleluja. Hatte von euch noch jemand einen Eindruck, wo Gott jemanden speziell berühren möchte, heilen möchte, wiederherstellen möchte, ein Wort, ein besonderes Wort auch hat? Halleluja. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder was. Halleluja. Streck dich aus, sag, Herr, gib mir was, wenn du noch nicht ausgerichtet hast. Herr, gib mir was, gib mir einen Eindruck, wo du jemanden hier oder auch am Livestream berühren möchtest. Ich spüre, da sind auch viele Hungrige am Livestream. Und du streckst dich aus nach Gott und Gott sagt, er will dir gerade begegnen, er begegnet dir gerade in der Situation, wo du bist und er stellt dich wieder her. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Genau, kommt her, sagt euren Eindruck und Gott bewegt sich. Und er heilt und stellt wieder her. Also ich hatte irgendwie den Eindruck gehabt, also es gibt einfach Leute, die sind wiedergeboren, die gehen mit Jesus, die glauben an Heilung, Befreiung, die haben es auch selber schon erlebt, aber die sind irgendwie noch in diesem Modus drin, so, ich bin das Opfer, weil XY, Pünktchen, Pünktchen. Du bist kein Opfer. Das ist aus und vorbei. Zu diesem Theaterstück ist endgültig der Vorhang gefallen. Du bist kein Opfer. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter Gottes. Du wandelst in seiner Autorität, nicht in deiner, sondern in seiner Autorität. Du herrschst auch durch sein Blut und sprichst es aus. Und wenn irgendwas kommt, wo dir weismachen will, ich opfer, ich kann es nicht, tritt dem Teufel auf die Füße und sag, und es ist eine Lüge, in Jesu Namen. Guck nicht drauf, wie du dich fühlst oder wie du dir vorkommst dabei. Glaub allein auf das Wort Gottes. Und das ist das, was dich verwandelt, was voll den Rest gibt. Dass du da rauskommst einfach. Halleluja, sehr gutes Wort. Wer hatte noch ein Wort? Komm her, trau dich. Halleluja, sei ein Segen. Du bist gesegnet, ein Segen zu sein. Halleluja. Muss kein großes, weißt du, musst nicht in der Schrift sehen. So, es sind einfach so kleine Eindrücke. Gott gibt dir mal oft auch nicht alles, sondern nur so einen kleinen Eindruck und dann wird sich das weiterentwickeln. Halleluja. Ich sehe immer so eine Nase, die sich so immer so ein bisschen kräuselt. Und entweder riechst du zu viel. Du möchtest, dass Gott dir deinen Geruchssinn ein bisschen reguliert. Oder aber du hältst wie so Ausschau mit deiner Nase, dass du wieder gut riechen kannst, weil du ganz schlecht riechst, weil irgendwie der Geruchssinn beeinträchtigt ist. Geruchssinn besser oder schlechter? Also, dass er besser wird. Und bei dir auch besser wird? Dass er auch besser wird und da auch besser wird. Oh ja. Oh ja, danke Herr, danke Herr. Ich bind alles, was diese Riechfähigkeit verschlechtert hat, in Jesu Namen. Und ich setze wieder ein göttliches Riechorgan frei, in Jesu mächtigen Namen. Alles, was der Feind zum Schlechten dachte, ist vernichtet und ist entmachtet. Und genauso bei dir, alles, was der Feind zum Schlechten dachte, du riechst wieder genauso, wie Gott dein Riechorgan gemacht hat, in Jesu mächtigem Namen. Alles andere ist entmachtet in Jesu Namen. Volle Riechfähigkeit, volle Riechfähigkeit, volle Riechfähigkeit in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Volle Riech, Schmeck, Hör, Augen, Sehfähigkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Wer hatte noch einen Eindruck? Halleluja. Da ist noch was. Ich spüre, dass da noch was ist. Ich habe das Wort Hahnenschrei gekriegt und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Aber gerade eben sagt der Herr zu mir, Hahnenschrei, das ist ein Weckruf. Wenn der Hahn kräht, wird man wach und wird man aufgeweckt. Und Gott sagt, wenn ich meinen Hahnenschrei loslasse, also wenn ich in der Nacht euch wecke, dann hat es eine Bedeutung. Nicht, dass ihr euch ärgert, dass ihr jetzt nicht mehr einschlafen könnt, sondern seid wach und hört mal auf mich, was ich euch vielleicht zu sagen habe. Amen. Halleluja. Seid ihr bereit? Nicht ärgern, wenn ihr aufwacht. So, der Herr will reden. Oder wir sollen beten auch für was, ne? Halleluja. Halleluja. Gibt es noch einen Eindruck? So, ich habe ein riesengroßes Feuer gesehen. Also das untere Ende am Boden, das hat man doch gesehen, aber das ging ganz hoch bis zum Himmel. Also da hat man nichts mehr gesehen. Es war einfach immer höher und höher. Und ich hatte den Eindruck, dass dieses Feuer zuerst mal alles wegbrennt, was Gottes Wirken entgegensteht. Auch Reinigung, aber einfach, dass alles wirklich weggebrannt wird. Alles wird verbrannt, unser Fleisch. Und eben, und dann, jetzt wird, oh, das ist so ein Brand, ein Feuer, was wirklich überall, also es dehnt sich überall aus und alle werden entfacht von diesem Feuer. Setz es doch mal gerade frei. Halleluja, für alle. Ich glaube, das ist für hier, für jeden, der zusieht. Ja, ich setze dieses Feuer des Geistes setze ich frei für uns alle hier, für jeden Einzelnen, sowie für die ganze Gemeinde Jesu und für unsere ganze Nation setze ich dieses Feuer Gottes frei und das Feuer wird wirklich alles wegbrennen, was dir, Jesus, und deinem Wirken entgegensteht. Alles wird verbrannt und danke, Jesus, dass dieses Feuer jetzt mächtig entfacht wird in uns allen. Herr Lichterloh, brennt dieses Feuer in uns allen, in der ganzen Gemeinde Jesu, in unserer ganzen Nation, in Jesu Name. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Und in jedem Einzelnen, es brennt. Halleluja. Jesus ist das verzehrende Feuer, der Heilige Geist. Ist das verzehrende Feuer. Ja, und es ist so gut, wenn alles weggebrannt wird, was nicht er ist. Halleluja, da müssen wir nicht weinen, sondern da können wir sagen, danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Weil es bedeutet Freiheit, Freude, volles Leben, wenn nur noch das da übrig bleibt, was er ist. Und das ist so wunderbar. Und dieses Feuer brennt hier. Halleluja, und es brennt in unseren Herzen. Und es brennt immer mehr in überall, wo wir hinkommen, wo wir sind, wo wir arbeiten. Erwarte, dass dieses Feuer mit dir geht, wo du bist, am Arbeitsplatz, wenn du in die S-Bahn gehst, wo auch immer du bist. Dass dieses Feuer, dieses verzehrende Feuer, dass Jesus ist, einfach, dass es überall alles anzündet. Halle, mitten in der Weihnachtszeit. Amen. Halleluja. Amen. Und jetzt hören wir weiter das mächtige Wort Gottes. Halleluja. Andreas fängt an. Ja, kommt rein, nehmt Platz, fühlt euch wie zu Hause. Schuhe können anlassen, das wäre gut, ja. Gott ist da, weißt du, Gott ist da. Das ist gut, wenn wir vom Geist gefüllt werden, ist einfach gut. Ich finde das einfach, finde ich ziemlich gut. Ich finde das ziemlich gut. Das ist echt eine gute Sache. Weil das ist so cool, wenn der Heilige Geist, der ist so cool, wenn der dich erfüllt. Geht es eigentlich nur gut, ne? Geht es ja nur gut. Und er sagt ihm gerade, das habe ich vorhin auf der Fahrt gelesen. Ihr unverständlichen Galater, wer hat euch verzaubert? Also ihr fühlt euch jetzt mal nicht angesprochen, aber aber worum geht es, ne? Euch war Jesus gekreuzigt, vor Augen gemalt und ihr habt wieder gedacht, aus Gesetzeswerken empfangt ihr den Heiligen Geist. Aber woraus habt ihr den Heiligen Geist empfangen oder wodurch? Durch ja, die Kenntnis des Glaubens, sagt der Elbefelder, oder die Predigt des Glaubens, oder in der Übersetzung kann man auch sagen, das Ohr des Glaubens. Und das wird mir so bewusst, wir haben alle so ein Ohr des Glaubens. Weißt du, dass du so ein Ohr des Glaubens hast, mit dem du hörst, es hat Kiesen, ich darf auch laufen, ja. So ein Ohr des Glaubens, so ein Ohr des Glaubens. Und es spielt durchaus eine Rolle, wem du dein Ohr leihst, weißt du? Und du solltest aufpassen, wen du was leihst und vor allen Dingen dein Ohr solltest du nicht jedem leihen, ja? Und viele Botschaften, die man heute hört in der Welt, die sind halt nicht voll Glauben, die sind eher das Gegenteil vom Glauben, ja? Und wir haben so ein Ohr des Glaubens, ja? Das relativ groß ist, so sehr groß, ja? So sehr groß und mit dem, es gibt ja diesen Hörwissenschaftler, ich beinahe gesagt, diesen, wie heißt denn der, mit dem vier Ohren, weißt du das? Ja, mit dem Vier-Ohren-Modell von dem Herrn Thun irgendwas. Ja, das Gebotsohr, keine Ahnung, das Vorwurfsohr und lauter so Sachen, ja. Aber wir haben eigentlich nur noch ein Ohr. Wir haben das Glaubensohr, ja. Wir hören nur noch auf dem Glaubensohr, weißt du. Und wenn ich kein Glauben höre, dann klappen meine Ohren automatisch zusammen irgendwie, ist es. Und die Leute fragen mich dann, warum hörst du nicht zu, ja. Das ist irgendwie so ein Automatismus, ne. Und wenn ich Glauben höre, dann wird das so riesig, ne. Das wird so riesig, das passt dann kaum noch ins Zimmer rein und ich höre dann auf Glauben, da bin ich total geeicht drauf, weißt du, ich gehe es euch auch so. Und das Gute ist, je mehr du Botschaften des Glaubens hörst, je mehr du auf dem Glaubensohr hörst, umso voller wirst du mit dem Heiligen Geist, ja, und da fängt es wirklich richtig an, Spaß zu machen, ja. Wenn du voll wirst mit dem Heiligen Geist, einfach durchs Hören. Ja, früher habe ich immer gedacht, das musst du machen, jenes musst du machen. Du musst brav sein, du musst dich anständig benehmen, du musst rechtzeitig da sein. Du musst... genau. Und das ist alles gut, ja. Es ist alles gut, aber... Aber wenn ich es nicht im Glauben tue, ist es vielleicht auch weniger gut. Ja, aber wenn ich es im Glauben tue, ja, und mit dem Glauben höre, was mein Pastor sagt, dass ich rechtzeitig da war, dann komme ich schon zum Gottesdienst rein und werde gleich gefüllt, weil ich im Glauben gehört habe. Ja, und der Heilige Geist macht sich einfach breit, weißt du. Und das, ich habe irgendwie festgestellt, dass das Einzige oder wirklich das, was wir am dringendsten brauchen, dass sich der Heilige Geist so richtig breit macht in unserem Leben. Dass er so richtig... richtig, richtig dick wird in deinem Leben. Der Heilige Geist, so richtig groß. Ja, dass er, die Irina hat es schon gebetet, dass er jeden Bereich unseres Lebens übernimmt, weißt du? Und es gibt nur so viele Bereiche, wo der Heilige Geist, wo du noch das Kommando hast, weißt du? Oder einfach sagen muss, ich gebe auf, ja, ich hiss die weiße Fahne, Heiliger Geist, nimm das Land ein, ja, du darfst alles übernehmen, ja, du darfst alles übernehmen. Ich glaube, da sind wir alle noch herausgefordert. Und Gott will das einfach, er will jeden Bereich deines Lebens übernehmen, ja, auch am Livestream übrigens, ja. Euch hat er besonders auf den Kicker, wenn ich das was so sagen darf. Ich sehe gerade, wie so ein paar ganz erleichtert sind, dass sie nicht gesehen werden, aber ich sehe euch alle, ja. Und Gott sieht euch. Und jetzt, ja, die Dinge kommen jetzt hoch, ja, das ist der Heilige Geist, glaub's ruhig, die Dinge kommen jetzt hoch, die du mal besser abgeben solltest. Und das Gute ist, dass du wirst dann glücklich, weißt du, du wirst dann glücklich. Am Anfang denkst du, oh Gott, wer kümmert sich denn um das, wenn ich das dem Heiligen Geist abgebe? Ja, der Heilige Geist kümmert sich, weißt du, wenn er sich kümmert, ist es einfach am besten. Du denkst zwar, vielleicht nur du kannst es richtig, Und da wirst du geheilt von. Da gibt es Heilungsgottesdienste. Jetzt haben wir Heilungsräume am Samstag. Du kannst dich heilen lassen davon, dass du nur alles richtig machst. Und dann kannst du es auch abgeben. Dann kannst du Gott übernehmen lassen. Und Gott, wenn Gott dein Leben übernimmt, ja, dann wird es gut, weißt du, und du wirst immer mehr gefüllt und du wirst immer, der Heilige Geist nimmt immer mehr, ja, und du machst dir immer mehr Gedanken. Du hast immer gedacht, wie werde ich die ganzen Sorgen los? Gerade so, ja, einfach hören und den Heiligen Geist übernehmen lassen. Und irgendwann kommst du auf den Trichter, dass du dir gar keine Gedanken mehr machst. Und dann ist schon zu spät, dann hatte ich Gott schon übernommen, ja. Dann ist schon, wie hat sie mich ja gesagt, der Vorhang gefallen, ja. Weil bei Jesus ist der Vorhang schon gefallen, weil er hat's vollbracht, weißt du. Es gibt nichts mehr zu tun in diesem Theaterstück des Lebens. Jesus hat's schon vollbracht, ja. Jetzt gibt's nur noch stehende Ovationen, ja. Und feiern. Stehende Ovationen, ja. Jesus! Genau. Jesus hat es schon vollbracht. Und was willst du noch tun? Jesus hat es vollbracht. Und du bist geladen zum Festmahl des Lammes. Und du kannst es endlich mal anfangen, dir gut gehen zu lassen. Amen. Ja, du kannst anfangen, dir es gut gehen zu lassen. Und weißt du warum? Weil du nicht mehr selber für dich sorgen musst, sondern weil du aus Glauben leben darfst. Und ein Leben aus Glauben, das ist cool. Das ist das Beste, was es gibt. Und mir fällt da so ein Lied ein. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Glauben eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Weißt du, wir sind von Kopf bis Fuß auf Glauben eingestellt. Das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt. Nichts anderes. Nicht die sichtbare Welt, sondern das Reich Gottes ist unsere Welt. Und da gibt es nur Glauben. Weißt du, bei Gott gibt es keine Zweifel. Da gibt es kein, oh, ich muss jetzt kämpfen. Warum ändert sich das nicht? Oh, ich glaube, da kann ich mich auch in die Nase packen. Wir leben aus Glauben. Weißt du, im Wort steht, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also heißt es, wenn wir gebeten haben, dann haben wir empfangen. Das ist Vergangenheit. Dann haben wir es empfangen und wir glauben, dass wir es empfangen haben. Und was ist dann? Es wird uns werden. Also wir werden es sehen. Und das ist manchmal für unsere Seele, wir haben ja eine Seele, und das ist manchmal für unsere Seele die größte Herausforderung. Auch für unseren Verstand, weil der denkt, wie soll denn das gehen? Wie will denn Gott das machen? Also das kann ich jetzt nicht glauben. Da gibt's keine Lösung, weil der Verstand ist begrenzt. Der bewegt sich so in so einem viereckigen Kästchen und da gibt's, ja, das geht nicht, das ist vielleicht noch möglich, das könnte möglich sein, aber das ist unmöglich. Aber weißt du, gerade da, wo dein Verstand sagt, das ist unmöglich oder könnte vielleicht noch gehen, weißt du, da, wo es unmöglich erscheint, da beginnt unser Gott. das nicht gut? Da beginnt unser Gott, da wo es unmöglich erscheint, wo es aussichtslos erscheint, da beginnt unser Gott. Da hat er einen Weg für dich. Da hat er eine Lösung für dich. Und Gott hat es uns einfach gemacht. Nur manchmal machen wir es kompliziert durch unser Denken. Wir brauchen nur zu glauben. Einfach draufstehen, nicht nach rechts abweichen oder nach links abweichen oder dem Wort den Rücken zu drehen, sondern einfach stehen zu bleiben, stur wie ein Esel, der sich nicht vorwärts bewegen lässt, egal was im Sichtbaren ruft oder schreit. Der Feind schreit, schau hierher, komm hierher, weich doch endlich vom Weg ab. Sieh doch, das ist unmöglich. Aber du bleibst stehen. Weißt du, in dem Fall ist es gut, wenn wir ein sturer Esel sind. Du bleibst stehen und du bleibst auf dem Wort stehen. Weil du bist ein Glaubender. Und ein Glaubender und eine Glaubende zeichnet aus, dass sie auf dem Wort stehen bleiben. Dass sie nicht zweifeln, sondern stehen bleiben auf dem Wort. Und so bist du. Du bist ein Glaubender. Du bist eine Glaubende. Und der Glauben, weißt du, es ist alles in dir. Jesus hat, wie der Andreas gesagt hat, alles vollbracht. Und was wir brauchen, ist einfach noch ein tieferes Bewusstsein, eine tiefere Erkenntnis. Da hat die Pastorin Irina vorhin auch dafür gebetet, dass alles vollbracht ist. Dass wir den Sieg schon in der Tasche haben und dass wir aus Glauben leben dürfen. Und Gott will auch, dass wir aus Glauben leben. Wir sollen aus Glauben leben an seine Wahrheit, an sein Wort. Vertrau nicht auf deinen Verstand, sondern vertrau mit deinem ganzen Herzen auf deinen Herrn. Weißt du, dann ebnet er deine Wege. Da gibt es so dieses Bild von so einem hohlen Baumstamm und dahinter ist quer eine Banane hingeklebt. Und dann kommt ein Affe, der will natürlich die Banane. Und der langt mit seinem Arm durch diesen hohlen Baumstamm und die Banane ist quer, die geht nicht durch den Baumstamm durch. Und er will aber unbedingt die Banane und hält sie fest. Und vor lauter, dass er sie festhält, weil er unbedingt die Banane will, kommt der Affenfänger und fängt ihn in sein Netz. Weißt du, und manchmal sind wir auch so wie dieser Affe. Wir halten an dieser Banane fest, weil wir unbedingt jetzt die Lösung wollen, weil wir unbedingt jetzt wissen wollen, jetzt muss es aber mal passieren, Gott, und uns tausend Gedanken durch den Kopf gehen, so muss es machen und da halte ich fest, Herr, so ist, das ist die Lösung, was anderes kann es gar nicht sein. Und wir halten die Banane fest und der Feind fängt uns in seinen Schlingen. Aber ich sag dir's, mit heute Abend ist das vorbei. Die Schliche des Feindes sind aufgedeckt. Die Schliche des Feindes sind aufgedeckt. Weißt du, der Feind ist ein Lügner. Und du lässt, wenn du heute noch so eine Banane hast, die du in der Hand hältst, dann lässt du sie jetzt einfach los. Und anstatt die Banane zu heben, lässt du sie los, ziehst deinen Arm aus dem Baumstamm zurück und sagst, Herr, egal wie es aussieht, egal in welchem Bereich ich noch Kummer und Sorgen habe, völlig egal, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, denn dein Wort ist wahr. Jesus hat alles für mich vollbracht. Und wir haben einen Papa, Gott ist unser Papa. Und der ist so, so gut. Sonst hätte er Jesus nicht auf die Erde geschickt. Sonst wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Und weißt du, sein Erlösungswerk war nicht umsonst. Und wir ehren unseren Herrn. Wir beten ihn an, wenn wir auf dem Wort stehen bleiben, seinen Verheißungen, seinen Zusagen glauben, uns nicht verunsichern lassen. Wir beten unseren Herrn an durch unseren Glauben. Das ist Anbetung. Das ist gelebter Glaube, gelebte Anbetung. Wir preisen und loben unseren Herrn, nicht nur im Lobpreis, wenn wir in der Gemeinde sind, sondern auch im Alltag, indem wir stehen bleiben auf seinem Wort, indem wir uns nicht verunsichern lassen, indem wir einfach sagen, Herr, egal wie es aussieht, ich glaube dir, du bist der Stärkste, du hast alles vollbracht. Und auf diesem vollbrachten Erlösungswerk, da stehen wir drauf und du lässt dich nicht draus bringen. Und weißt du, was passieren wird? Du wirst sehen, was du geglaubt hast. Gottes Wort ist wahr. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat alles vollbracht für dich. Er liebt dich. Und ich ermutige dich, wenn du mutlos geworden bist oder hoffnungslos oder gedacht hast, da gibt's keine Lösung. Ich sag dir, ergreif heute Abend ganz neu dieses Leben aus Glauben, dieses Vertrauen in deinen wunderbaren Herrn und Gott, der dich so sehr liebt und der dich nie im Stich lässt. Amen. Amen. Halleluja, ja. Wir haben einen wunderbaren Papagott. Ist euch das bewusst, dass unser Gott wirklich Liebe ist und dass wirklich dieses Herz von unserem Papagott wirklich nur Liebe ist für uns? Da ist nichts drin, was irgendwie dunkel wäre oder was Bestrafung ist oder was irgendwo, wo wir uns wegen irgendwas schämen müssen, sondern da ist wirklich nur Annahme in unserem Gott. Da ist nur Liebe in unserem Gott. Da ist nur Freude über uns in unserem Gott. Und wir haben es wirklich gesehen, weil er hat uns ja erschaffen. Ich habe das erst neulich gelesen. Er hat diese Erde geschaffen. Warum eigentlich? Warum machten die das? Der Papa und Jesus und der Heilige Geist. Weil sie Familie wollten, weil sie Söhne wollten, weil sie Töchter wollten, weil sie Familie wollten. Sie haben diese Erde geschaffen, sie haben Himmel und Erde und Wasser und Licht und Zeit und alles geschaffen, nur für uns, für jeden von uns. Und wir sind leider getrennt worden von unserem Gott und deswegen hat Gott sein Liebstes, seinen geliebten Sohn gegeben, nur für uns. Und wir sehen immer auf das Leiden von Jesus, was er am Kreuz getan hat. Aber da war auch ein Leiden von Seiten des Vaters. Er hat gesehen, wie sein Sohn verspottet worden ist, wie sein Sohn gedemütigt worden ist, wie sein Sohn geschlagen worden ist. Er hat gesehen, wie er gelitten hat am Kreuz für uns. Er hat geblutet, er war nackt, er war geschunden und er hat es wirklich zugelassen für uns, damit wir wieder zurück zum Vater kommen können. Und wenn ich mir allein vorstelle, als mein kleiner Bruder in der Schule manchmal gemobbt worden ist, wie ärgerlich ich war, was in mir aufgestanden ist und dachte, das kann nicht sein, wie kann jemand meinen Bruder so behandeln? Und wenn ich mal denke, wie der Vater seinen geliebten Sohn gesehen hat, wie er am Kreuz hing und Jesus konnte sich ja entscheiden und er hat es für uns gemacht, damit wir frei sein können, damit wir wieder in die Liebe zum Vater zurückgehen können. Und lass dir das wirklich nicht kaputt machen vom Feind. Lass dir da nichts dazwischen stecken und an Zweifeln oder an Angst oder an Scham oder an Unvertrauen oder irgendwas, sondern wirklich, da ist diese reine Liebe des Vaters, die dich zu sich zieht, die dich an sein Herz zieht, die sagt, mein Kind, komm zu mir, da ist nichts zwischen uns. Gar nichts, egal was du gemacht hast, egal was du denkst, egal was du fühlst, da ist nichts zwischen dir und mir. Komm in meine Arme, komm in meine Gegenwart, da ist nichts mehr zwischen uns und da wird nie was mehr sein zwischen uns. Komm einfach, ich liebe dich so sehr, mein Kind, du bist mir so wertvoll. Komm einfach, meine Arme sind geöffnet für dich. Vertrau mir, glaub mir, komm zu mir heute. Leg alles ab, was noch zwischen uns ist, deiner Meinung nach, was gar nicht stimmt. Diese Lügen, gib sie raus aus deinem Herzen, schmeiß sie wirklich weg, das ist der Feind. Diese Lügen in deinem Herzen sind der Feind, der dir weismachen will, dass da irgendwas zwischen uns ist. Komm in mein Herz wirklich. Amen. Ja, ich hatte heute auch so, dass einfach, weißt du, Gott ist ein guter Vater, weißt du? Gott ist wirklich, weißt du, Gott offenbart sich in der Bibel, vor allem im Neuen Testament durch Jesus, als ein guter Vater, weißt du? ist ja auch interessant, dass er einfach die Rolle wählt, dass er nicht gesagt hat, okay, ich bin guter Bruder oder guter, was, er hat die Rolle gesagt, des Vaters, weißt du, er nimmt die Rolle von unserem Vater ein und weißt du, Gott ist ein guter Vater, weißt du, da kannst du dich drauf vertrauen, weißt du, egal was du für Erlebnisse mit deinem Vater gehabt hast oder wie dein Vater war, Gott ist ein guter Vater und darauf kannst du dich stellen. Was? Ja, nur gute. Ist echt. Echt schlimm manchmal hier. Egal, was man predigt, irgendwie, jeder findet einen Weg, es anders zu verstehen. Naja, auf jeden Fall, weißt du, Gott ist ein guter Vater. Und egal, weißt du, ich meine, es ist auch, weißt du, ich meine, selbst wenn du in, also ich habe jetzt kürzlich gehört von Winston Churchill war das, und der hatte ganz schlimme Eltern. Also das war, seine Mutter hatte drum gebettelt, dass er zu Weihnachten kommen darf, und sie hat es einfach nicht ihm erlaubt und hat ihn noch beschimpft, dass er da so gebettelt hat. Sein Vater hat ihm nur gesagt, was für ein Versager er eigentlich ist. Aber weißt du, was interessant ist? Der hat irgendwie, seine Eltern die ganze Zeit irgendwie dann noch verehrt, zum Teil auf eine schlechte Weise, aber ich glaube, zum Teil war einfach so eine Sache drin, dass er dieses du sollst Vater und Mutter ehren verinnerlicht hatte. Und hat halt auch irgendwie gewusst, hey, er hat es halt im Weltlichen gesehen, von Anfang an gewusst, werde eine große Rolle spielen für das britische Königreich. Und hat er ja dann auch. Und weißt du, es hat ihn nicht zurückgehalten, weißt du, und das war im Weltlichen. Er war jetzt nicht so christlich, ich glaube, er hat nicht so ganz an Gott geglaubt, nur so halber. Aber weißt du, er hat das im Weltlichen verinnerlicht und schon da hat es funktioniert, weißt du? Und ich glaube, du kannst es einfach nehmen für dich, dass du weißt, hey, egal was ich erlebt habe, weißt du, nimm das nicht als Ausrede. Nimm nicht als Ausrede, okay, ja, ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht, ich bin in der Schule gemobbt worden oder mein Vater war nicht so gut oder egal was. Nimm es nicht als Ausrede oder sag, ja, deswegen wird's nichts. Oder weißt du, es gibt sogar Leute in der Welt, die hatten noch schlimmere Situationen als du und haben es allein im Weltlichen überwinden können. Und wie viel mehr kannst du es mit Gott überwinden? Weil, weißt du, Gott ist ein guter Vater. Weißt du, Gott ist für dich da. Weißt du, auch die besten Eltern hatten ja irgendwo ihre Dinge, wo sie nicht ganz perfekt waren. Aber weißt du, Gott ist perfekt. Weißt du, Gott... Das ist echt... Okay. Ja, weißt du, Gott ist einfach perfekt, weißt du? Und nimm das einfach, dass du dich dann nicht abbringen lässt. Weißt du, Gott hat auch, weißt du, genau wie Churchill gewusst hat, hey, ich habe eine wichtige Rolle in diesem irdischen Königreich, ist es bei dir, dass du eine wichtige Rolle in diesem himmlischen Königreich hast. Weißt du, du hast eine wichtige Rolle, du bist nicht nur irgendwie auch dabei, sondern du hast eine wichtige Rolle, weißt du? Und es ist auch wirklich darauf zu setzen, weißt du, setz auf das Königreich, weißt du, setz auf das, weißt du, Jesus redet so oft vom Reich der Himmel, vom Reich seines Vaters, weißt du, und dass wir dem alles unterordnen sollen, dass wir wirklich auch uns keine Reichtümer hier ansammeln sollen, sondern wirklich im Himmel. Und das heißt jetzt nicht, dass du dir nicht irgendwie schöne Dinge kaufen kannst oder Dinge, die du halt zum Leben brauchst. Aber es heißt halt, dass dein Herz nicht da drin sein soll, weißt du, sondern es sollte wirklich darin sein, ins Ewige zu investieren, ins Reich Gottes reinzugeben, dich rein zu investieren. Und weißt du, dann wird dir das andere eh alles zufallen. Und weißt du, ich glaube, es ist wirklich da ist einfach auch diese Rolle, die Gott für uns hat, im Kontext aufs Reich Gottes, dass du überall, weißt du, wo du bist, an deiner Arbeit, in deinem Familienleben, überall einfach das Reich Gottes reinbringst. Weißt du, das hat Gott für dich. Und das mag dir vielleicht klein erscheinen. Magst du denken, ja, ich bin ja nur hier irgendwie, bin in meiner Arbeit irgendwie nur der die kleinste Rolle inne hat oder irgendwie alle trampeln über mich nur drüber oder so. Aber weißt du, dann wird Gott das umkehren. Aber auch, weißt du, deine Rolle ist nicht bedeutungslos. Weißt du, selbst wenn du nur irgendwo die Toiletten putzt oder sowas, Gott kann trotzdem mit seinem Geist da wirken, dass der ganze Laden umgekehrt wird, weißt du? Und vielleicht wird es keiner der Menschen merken, aber es wird halt trotzdem passieren, weil Gott wirkt, weißt du? Ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass du dann am Ende die Ehre für kriegst, die kriegt ja Gott. Also wenn es keiner merkt, dann warst du halt wie ein Geheimagent unterwegs und hast halt heimlich die Sachen umgekehrt. Und weißt du, es ist auch, weißt du, es ist Selbst wenn, es ist wirklich nur aus unserer menschlichen Sicht, dass vielleicht die Rolle oder so, die wir haben, nur so klein erscheint. Es ist, weißt du, es ist, du weißt gar nicht, wie entscheidend du bist. Also ich meine, es ist bei mir an der Arbeit zum Beispiel, da sieht man es relativ einfach. Also ich bin so im Bereich, das nennt sich HIL, also Hardware in the Loop. Das heißt so viel wie beim Auto, wenn die ganzen Steuergeräte, die sie da alle bauen, die, man könnte es natürlich so sagen, okay, wir bauen das alles, jeder entwickelt da sein Zeug und dann bauen wir das alles zusammen in ein Auto und dann gucken wir, ob es funktioniert. Das Problem ist, wenn dann halt was nicht funktioniert und das dann mitten irgendwo hinten im Motor drin ist, muss halt alles nochmal rausnehmen und nochmal reparieren und das gleiche Spiel von vorne. Deswegen hat man sich gesagt, okay, wir tun die Steuergeräte alle einzeln irgendwo anschließen, simulieren die Umgebung und dann schauen wir, ob es funktioniert. Dann schauen wir, okay, funktioniert das alles so? Und das ist dann bei uns in der Arbeit, ist das so, wir haben die ganzen Dinge da rumliegen. Und das wird dann halt alles angesteuert, ganz viele Computer, liegt alles ganz wirrwarr rum. Und weißt du, ich meine, ich weiß nicht, ob alles da ist, aber ich glaube so fast, die Motoren nicht, aber ich glaube so fast alles vom Auto liegt da irgendwo quer verstreut rum. Und du kannst damit nichts anfangen, weißt du, du kannst, effektiv sind es einfach nur irgendwelche elektrischen Geräte, die da rumspielen. Ich kann da dann Tests ausführen und sehe, okay, alles funktioniert, aber in unserem Labor, da fährt nichts rum. Da fährt kein Auto. kannst du, da hast du alles, das siehst du da ein Lenkrad, siehst du da einen Scheinwerfer, aber da fährt nichts. Und weißt du, genauso ist es vielleicht, wenn du dich vielleicht als alleine stehst oder dich als nur du vom, weißt du, du bist ein Teil von was Riesengroßem, von dem ganzen Leib Christi, sagt die Bibel, weißt du, und es ist dann, du vielleicht allein siehst vielleicht nicht so die Auswirkungen, die es hat, oder siehst nicht, wie das, was du bei dir machst, eine Wirkung hat. Aber weißt du, im Großen hat es einen Rieseneinfluss, hat es eine Riesenwirkung. Und das merkst du dann. Also wir haben uns ein neues Auto gekauft und haben es jetzt bekommen kürzlich. Und dann merkst du das dann schon. Muss gar nicht mehr Schlüssel rausholen, sondern der erkennt, wenn ich da hinkomme, macht sich auf. wenn ich vom Auto weggehe, dann hupt er nett, damit ich weiß, okay, er hat sich auch zugeschlossen. und so Geschichten. Und weißt du, und dann machst du das Auto an, hat alles, kannst dein Handy mit verbinden und was weiß ich. Und du fühlst dich wie der König der Straße, weißt du? und weißt du, so ist es, weißt du? Vielleicht siehst du bei dir nicht das, aber weißt du, Gott will uns alle zusammen, weißt du, und ich glaube, er ist jetzt auch wirklich darin, wo er das nicht nur jeder so seinen einzelnen Weg geht, sondern wo er uns alle so zusammenführt und wo wir es vielleicht nicht sehen, wie wir in unserem Bereich wirksam sind oder was da über, ob sich überhaupt was verändert, aber wo einfach diese Einheit, die Gott bewirkt, wo einfach so zusammenkommt und das alles ineinander stellt, weißt du, es ist echt gerade am Auto manchmal faszinierend, wie das da ineinander geht, wie die Geräte dann miteinander reden, da gibt es ganze, wie die kommunizieren über Leitung, das ist also ganz spannend und so, weißt du, und ja, und da ist auch, weißt du, da ist auch so bei den, die, fällt mir auch gerade ein, die Steuergeräte, die sind auch schlau gemacht, weißt du, das ist so, da gibt es ein System, wo die miteinander reden und da ist es halt so, jeder darf senden, jeder darf sprechen und es kommt dann alles drauf und dann tun die Geräte selber gucken, okay, ist das für mich wichtig, ist das für mich wichtig und so weiter. Und das, weißt du, das ist bei dir auch so, weißt du, wenn du siehst, was andere machen oder was bei anderen geht, dann, weißt du, da musst du nicht sagen, okay, sollte ich da schon so weit sein, soll ich das schon können, soll ich das, sondern nee, lass dem Heiligen Geist zeigen, okay, soll ich mich an dem irgendwie, soll ich da mich inspirieren lassen oder soll ich einfach sagen, okay, der geht deinen Weg mit mir und ich gehe meinen Weg, weißt du, du kannst dich da führen lassen, du musst nicht irgendwie dich von allen anderen möglichen ablenken lassen, weißt du, auch nicht von denen, die voll mit dem Herrn gehen, weißt du, du kannst dich da inspirieren lassen, aber weißt du, lass dich nicht so ablenken im Sinne von, der ist so weit und ich, wie soll das mit mir werden? Nein, weißt du, du bist genau da, wo du jetzt sein musst und weißt du, Gott wird dich einsetzen und dann wirst du genau das tun, genau das ausfüllen, was es braucht und ohne dich geht's nicht. Amen. Halleluja. Weißt du, wir haben es so bitter nötig, all das, was wir gehört haben, zu glauben, zu wissen. Wir haben einen guten Vater. Wir können wirklich alles loslassen. Es geht überhaupt gar nicht mehr um uns. Es geht überhaupt gar nicht mehr um mich. Wir haben es bitter, bitter, bitter nötig zu glauben, dass der Plan Gottes steht und dass er zustande kommt. dass wir wissen, dass wir wissen, Gott hat es Sagen. Und Gott ist in Kontrolle. Und Gott ist der allmächtige Gott. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sein Plan steht fest. Und wir sind in seinem Plan. Und wir lassen uns lenken von ihm. Weißt du, du musst kein Prophet sein. Du siehst selber, draußen in der Welt sieht's dunkel aus. Draußen in der Welt sieht so aus, wie wenn es wirklich abwärts geht. Weißt du, es sieht so aus. Es sieht so aus. Und du spürst es in der Atmosphäre, die ist geschwängert mit Angst, mit Bedrängnis. Du fühlst es, wenn du durchgehst. Und wir sind für die Welt da, weißt du, für die Welt, um zu leuchten. Weißt du, es ist ja so, warum ist das ganze Dilemma in der Welt? Warum ist es so? Ohne Gott geht's in die Dunkelheit. Mit ihm geht's ans Licht. Mit ihm geht's ans Licht. Weißt du, die Dunkelheit macht sich breit. Gott wird verdrängt. Weißt du, immer mehr wird Gott verdrängt. Du siehst es. Die Kreuze sind plötzlich verschwunden. Gottes Ordnung wird mit Füßen getreten. Keiner fragt mehr richtig. Weißt du, du kannst reden über Gott. Sobald Jesus Christus ins Gespräch kommt, dann scheiden sich die Geister. Dann scheiden sich die Geister. Sind wir dabei, Gott zu verdrängen? Weißt du, jetzt Weihnachten, du siehst überall diese Wichtelmänner. Weihnachten ist plötzlich ein Wichtelfest. Schau genau hin, du siehst, am liebsten würden sie Weihnachten abschaffen. Aber weißt du, Weihnachten kann man nicht ungeschehen machen. Es ist der Retter der Welt geboren an Weihnachten. Der Retter der Welt ist da. Weißt du, Gott selber ist gekommen, um sich am Kreuz hinzugeben, sein Leben hinzugeben. Wir haben es von jedem gehört. Er kam und hat's für uns gemacht aus lauter Liebe. So sehr hat er die Welt geliebt. So sehr hat er die Welt geliebt. Weißt du, und diese Liebe hat er in unser Herz gegossen. Diese Liebe zur Welt, die ist in unserem Herz und die drängt uns, das Licht der Welt zu sein. Die drängt uns, zu sagen, was an Weihnachten geschah, zu sagen, was am Kreuz geschah, zu stehen in unserem Herrn, weißt du, zu stehen im Glauben, zu stehen. Weißt du, am Sonntag hatten wir es, wir sind keine Klimakleber. Wir sind keine Klimakleber. Wir kleben fest, gegründet in Christus Jesus, unserem Herrn, der Retter der Welt, fest gegründet. Wir lassen uns nicht erschüttern, unerschütterlich. Weißt du, es wird alles erschüttert. Es wird alles erschüttert. Und wenn es dunkel wird um uns herum, wir stehen unerschütterlich festgeklebt in seiner Liebe und lieben die Welt. Wir lieben sie heraus ans Licht. Weißt du, wir sind das Licht der Welt und sein Wort fließt durch uns und sein Wort ist die Leuchte des Weges. So sehen wir den Weg. So sieht die Welt, wo es lang geht. Weißt du, nicht den Massen hinterher. Die Massen rasen ins Verderben, die Massen rasen in die Dunkelheit, aber wir mit ihm gehen ans Licht. Wir mit ihm gehen ans Licht. Weißt du, jetzt, wo der Bruder Jün da war, das war so ein, boah, ich habe auch sein Buch gelesen und es hat mich dann alles so erinnert. Und er ging durch Dunkelheit. Er hat es erfahren, am Leib gespürt, weißt du. Und da fiel mir dieses Lied ein. Früher habe ich es gehasst, weil das hat man meistens bei Beerdigungen gesungen. So nimm denn meine Hände. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Weißt du, das habe ich gelernt von Brüderchen. Und ich nehme es an und ich weiß, ich bin das Licht der Welt und ich will stehen und ich weiß, dass er mir hilft zu stehen, wenn es dunkel wird. Ich weiß, er ist mein Licht, er ist mein Heil, er ist für mich da und so gehe ich vorwärts in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Das war ein gutes Wort von der Irme jetzt gerade noch zum Schluss. Jetzt gebe ich euch auch noch ein kleines Schlusswort. Vielleicht überrascht es euch nicht total, aber ich lese mal aus Philipper 3, Vers 1 und Vers 2. Ja? Da heißt es, übrigens meine Brüder und Schwestern, was sagt er? Freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Ich hatte wirklich so den Eindruck, ich soll euch sagen, euch öfter dasselbe zu sagen. Weil ich habe am Sonntag über die Freude am Herrn gepredigt. Aber euch öfter dasselbe zu sagen, ist mir und auch dem Herrn nicht verdrießlich, weil diesen Aufruf müssen wir immer wieder hören. Er sagt, wenn wir es wiederholen, sagt er, bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig in dieser Zeit, dass wir fest werden in der Freude im Herrn. Dass wir fest werden in dieser Freude, die über den Gefühlen und über den Umständen dieser Welt ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darin fest werden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weißt du, wenn wir aus der Welt kommen, ich weiß nicht, wie lange du schon gläubig bist, ist sicherlich unterschiedlich bei uns, aber Sprüche 17, 22 sagt auch, ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Das heißt, es gibt auch eine Gesundung vom Geist dieser Welt. Es gibt eine Gesundung von der Finsternis dieser Welt. Manchmal gehst du durch Dinge durch Traumata, durch schwierige Situationen, durch die Finsternis dieser Welt. Vielleicht warst du in der Welt, hast bis vor ein oder zwei Jahren total in der Welt gelebt und warst einfach unter diesem Einflussbereich der Finsternis. Und jetzt braucht deine Seele Gesundung. Amen. Und nicht nur deine Seele, manchmal auch dein Körper, dein Geist, der gesundet in dem Moment, wo du Jesus annimmst. Aber dein ganzer Mensch braucht Gesundung. Und das Wort Gottes sagt, ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Das heißt, wenn wir fest werden in der Freude am Herrn, dann bedeutet das eigentlich zwei Dinge. Das eine bedeutet es, ja, wir werden immer gesünder. Wir werden gesünder. Durch die Freude am Herrn werden wir gesünder. Halleluja. Amen. Und ja, sag mal so, ohne die Freude am Herrn bleiben wir ungesund. Das ist so, ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Das heißt, wir brauchen die Freude am Herrn, um gesund zu leben. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden für die Freude am Herrn, um gesund zu leben. Und die Freude am Herrn muss auch immer tiefer gehen. Das ist ein entscheidender Punkt. Weißt du, mir ist es nochmal so deutlich geworden, so bewusst geworden, wenn du, sag mal, stell dir den Tag vor, an dem du dich bisher in deinem Leben am meisten gefreut hast, aufgrund von irgendwelchen Dingen, die einfach super gut waren, wo du dich am allermeisten gefreut hast in deinem Leben. Ja. So. Beim Intensivabend, ja klar. So, die intensivste Freude war am Intensivabend, okay. Okay, ich spreche jetzt mal in erster Linie von der Freude, die du aufgrund von natürlich positiven Umständen oder Dingen hast, die du in deinem Leben erlebt hast. Ja? Nimm die größte Freude, was ist echt, keine Ahnung, dein Kind wurde geboren oder ich weiß nicht, du hast das größte Geschenk deines Lebens bekommen, du hast dein Abi-Zeugnis in der Tasche gehabt oder keine Ahnung, was es war. Ich sage dir, egal wie stark du dich gefreut hast in dem Moment, wenn du mit dieser Freude in den Himmel gehen würdest, dann würde dir im Himmel diese Freude, die du hast, immer noch wie extreme Depressionen vorkommen. Ja, es ist so. Warum? Ganz einfach. Weil gerade diese Freude, deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, die Freude vom Intensivabend, die lassen wir jetzt mal im Moment beiseite, weil das ist ja dann schon wieder die Freude am Herrn, das ist die geistliche Freude. Aber diese natürliche Freude ist tatsächlich so, diese natürliche Freude erreicht die Schichten deiner Seele nur so oder so tief. Wenn du aber in den Himmel kommst, dann wirst du feststellen, im Himmel wirst du durchdrungen von einer Freude. Im Himmel sind die Menschen und die Wesen durchdrungen von einer Freude, die selbst die tiefsten Schichten des Innersten erreichen. Das ist eine Freude. Weißt du, ist genauso wie, ich habe das mal gesehen, als ich kurze Zeit einfach so in den Himmel rüber gewechselt bin, habe ich gesehen, dass die Farben im Himmel so extrem viel intensiver sind als hier auf der Erde. Also die schönsten Farben hier vom schönsten Strand mit den schönsten Palmen, mit dem schönsten blauen Meer und den schönsten, was weiß ich, der schönsten Sonne und so weiter, ist im Vergleich zu den Farben im Himmel, ist kein Vergleich, ist blass. Ja. Und genau so ist es mit der Freude am Herrn. Der Himmel ist so tief durchdrungen von dieser Freude Gottes, dass wenn du da eintrittst, das wirklich, weißt du, es ist so wie wenn du, weißt du, wie wenn du Freude inhalierst bis in die tiefsten Schichten deines Seins. Jede Zelle, stell dir vor, jede Zelle deines Seins beginnt mit der Freude zu vibrieren und von der Freude durchdrungen zu werden. Deswegen habe ich gesagt, die größte Freude, die du hier auf der Erde im Irdischen erlebst, ist immer noch Depression im Vergleich zu dem, was im Himmel ist. Weil dann merkst du plötzlich, weißt du, wenn du mit der Freude in den Himmel kommst, dann merkst du plötzlich, wow, das sind ja Schichten in meinem Sein, die sind noch gar nicht erfasst von dieser Freude. Und deswegen sagt das Wort Gottes, ein fröhliches Herz oder auch die Freude am Herrn dient der Gesundung, weil diese Gesundung geht tatsächlich auch darum, dass diese Freude Gottes, diese Freude vom Himmel immer tiefer die tieferen Schichten deines Seins erfasst. Wir sind ja beim Intensivabend, Amen. Okay. Also Epheser 1, Vers 3 heißt es, in Christus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Das heißt, wir sind gesegnet tatsächlich mit dieser Freude, die Fähigkeit hat, alle Schichten unseres Seins zu durchdringen und damit wirklich vom tiefsten Innersten unseres Inneren sozusagen uns zu erfüllen und in einen Zustand, ich meine, du nennest göttliche Ekstase, Freude, wie auch immer, einfach in einen Zustand der Freude zu versetzen, den es hier auf dieser Erde gar nicht gibt. Amen. Also Gott möchte uns tiefer erfassen mit seiner Freude. Deswegen sagt Paulus, euch öfter dasselbe zu sagen, ist mir nicht verdrießlich, also mit anderen Worten, habe ich kein Problem mit euch, aber dient es dazu, dass ihr fest werdet. Wir müssen fest werden in der Freude am Herrn und wir müssen die Freude am Herrn tiefer gehen lassen, weil sie bewirkt eine immer tiefere Durchdringung unseres geistlichen, unseres seelischen und auch unseres körperlichen Menschen. Halleluja. Wie von euch sind bereit, heute Abend wirklich sich tiefer durchdringen zu lassen von der Freude am Herrn, also die tieferen Schichten erfahren zu lassen? Wie sieht es aus? Ich weiß es nicht, verstehst du? Bei jedem sicher anders. Ich glaube, weißt du, im Himmel, wir werden überwältigt sein einfach von dieser Freude. Wir werden einfach total, wir werden plötzlich merken, wow, das sind Schichten. Und noch besser ist, wenn wir es schon hier merken auf der Erde, weil dann werden wir nämlich tiefer durchdrungen. Wir merken plötzlich, wow, das sind Schichten in meinem Innersten, die sind noch gar nicht erfasst. Ja, ich freue mich vielleicht äußerlich, ich freue mich über irgendwas oder ich freue mich, weil alle so gut drauf sind, weil die Manuela so schön lacht und der Marcel so betrunken guckt und so. Freue ich mich einfach so. Aber dann merkst du plötzlich, ja, das geht vielleicht so tief oder so tief, aber da sind noch Schichten in deinem Innersten. Wenn du die in den Himmel bringst, dann sind sie eigentlich noch ziemlich depressiv. ohne dass dir das bewusst ist. Nicht, dass du depressiv bist, aber es sind einfach Schichten in unserem Innersten manchmal, die sind noch nicht wirklich erfasst. Und ich glaube, dass Gott wirklich möchte, dass immer tiefere Schichten unseres Seins von dieser übernatürlichen Freude erfasst werden. Übernatürliche Freude. Weißt du, dann wird nämlich dein innerer Speicher aufgefüllt mit Freude. Ich meine, die Irma hat gerade den Bruder Jün erwähnt. Was befähigt einen Mann wie den Bruder Jün mitten im Gefängnis, mitten in der heftigen Situation, wo, weißt du, du musst dir das ja vorstellen, das ist ja nicht nur das, einfach, dass du, jetzt bin ich halt im Gefängnis, sondern das ist ja eine Atmosphäre, die da herrscht. Das ist ja eine Atmosphäre von Verzweiflung, das ist eine Atmosphäre von Tod, das ist eine Atmosphäre von Hoffnungslosigkeit. All die Menschen dort, inklusive den Wächtern selber, sind ja von diesen Mächten der Finsternis völlig übernommen. Aber was bringt ein Menschen, der in eine solche Atmosphäre nicht nur einen Tag mal kurz lebt, nicht nur eine Woche mal kurz lebt, nicht nur ein Jahr mal kurz lebt, sondern mehrere Jahre da lebt, was bringt einen solchen Menschen dazu, aus seinem Innersten dem Herrn die größten Freudenlieder zu singen? Ja? Also zum Beispiel Zao Shang Wa Yao Zan Mei, Wan Shang Wa Yao Zan Mei, Zao Wan Du Yao Zan Mei Tu Hu und so weiter. Ja, ja. Ich meine, wo kommt dieses Lied plötzlich her in einer solchen Atmosphäre? Ja, aus den tieferen Schichten. Aus den tieferen Schichten des inneren Menschen, die durchdrungen werden von dieser Freude am Herrn. Weißt du, und das ist das, was Paulus betet. Er möchte, dass unsere tieferen Schichten durchdrungen werden. Ich habe noch eine Stelle auch gefunden, das sagt er in 2. Korinther 7, Vers 4, das finde ich auch interessant. Er sagt, ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Trübsal, sagt er. Also mit anderen Worten, er hatte gerade eine Situation, die war offensichtlich nicht so angenehm, sondern eher trübselig, so vom Äußeren her. Aber er sagt gleichzeitig, sagt er, ich fließe über von Freude. Hohoho, ist der Hammer. Also das ist übernatürlich. Und das hat was damit zu tun, wie tief es geht. Und ich glaube, Gott möchte wirklich diese Freude ganz, ganz tief in unser inneren Menschen reingeben lassen. Und dann kann es vielleicht wirklich so sein, wie die Manuela gerade gesagt hat, dass du die stärkste Freude vielleicht heute Abend beim Intensivabend empfindest, die du jemals empfunden hast. Und noch besser ist es, wenn du dann die nächsten Tage, Wochen, Monate, wenn du einfach merkst, dass diese Freude am Herrn immer noch tiefer geht. Und dass du merkst, wow, jetzt wird wieder eine Schicht erfasst von der Freude am Herrn in meinem Leben, die war vorher noch gar nicht erfasst. Halleluja. Also du kannst, es ist so, wie wenn du atmest, ja? Atme mal einfach so, ja? Oder... Okay, jetzt atmen einige schon wieder ziemlich tief ein. Gerade eben hast du ja auch geatmet. Da war gar nichts Besonderes. Ja, da hast du einfach, du atmest, ja. Und du kannst atmen. Und du kannst aber auch ein bisschen tiefer atmen. So. Schon ein bisschen tiefer. Und du kannst aber auch so atmen. Ja? Und genau das, also das drückt es, das ist nur ein Bild, aber das drückt es aus einfach. Also Gott möchte wirklich, dass diese Substanz des Himmels in die tiefsten Tiefen unseres Innersten hinein inhaliert werden, sozusagen. Halleluja. Okay, also lass uns einfach mal heute Abend, das ist einfach, wie gesagt, das ist nur ein Bild, aber es hilft uns. Stell dir einfach mal vor, dass wenn du jetzt atmest, ja, dass du dann die Freude am Herrn einatmest, weil wir sind ja im Himmel, wir sind ja in der Herrlichkeit Gottes. Ja. In Christus Jesus sind wir versetzt an himmlische Orte. Also stell dir einfach mal vor, dass wenn du jetzt atmest, dann atmest du die Freude am Herrn ein, weil die in der Atmosphäre ist. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Jetzt hast du die freie Entscheidung, wie tief du sie einatmen willst, okay? Also, atme einfach mal, so tief du willst. Auch du über Livestream kannst auch mal atmen. Bei dir ist auch die Freude am Herrn. Du bist auch vor seinem Angesicht. Der Himmel ist da, wo du bist. Du entscheidest, wie tief du einatmest. Ich warte einfach. Ich atme selber. Uiuiui. Ui. Stell dir einfach mal vor, dass heute Abend Schichten erfasst werden in deinem Innersten, die bisher noch nie erfasst wurden. Ja, du solltest sogar das Ziel haben, dass es passiert. Wichtig ist, dass du nicht denkst, was irgendjemand denkt. Das ist jetzt die christliche Atemübung. Sei einfach wie ein Kind. Nimm die Freude so tief in dich hinein, wie du willst. Wie du willst. Auch du zu Hause. Muss ich dazu nicht in Yoga-Sitz begeben? Muss ja nicht irgendein Mantra murmeln oder so? Sondern du machst dir einfach bewusst, du bist im Himmel, versetzt an himmlische Orte und du atmest jetzt einfach mal diese Atmosphäre der Freude ein. Wow, die den Himmel erfüllt. Die den ganzen Himmel erfüllt. Ganz in der Tiefe. Du inhalierst. Du inhalierst. Ist gut für deine Bronchien. Ist gut für deine Lunge. Ist aber auch gut für deine Eingeweide, ja. Da, wo das Immunsystem sitzt, ist auch gut. Ist gut für jede Körperzelle. Die Freude am Herrn dient der Gesundung. Also indem du die Freude Gottes inhalierst, kannst du gesund werden. Oh, ich glaube, manche müssen noch mal ein Stück tiefer inhalieren. So alles, was dir noch anhängt, körperlich, seelisch, geistlich, wie auch immer. Es wird einfach verdrängt von der Freude Gottes. Das ist ein Verdrängungsprozess. Das ist ein Verdrängungsprozess. Halleluja. Halleluja. Oh Jesus, wir danken dir wirklich, dass vor deinem Angesicht diese übernatürliche, überirdische, jenseits von allem Menschlichen stehende Freude ist, Herr, die jede Faser durchdringt, Herr, die alles erfasst, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass diese Freude uns weit über alles hinaushebt, was in dieser Welt uns begegnet ist. Weit hinaushebt. Weit hinaushebt über das, was uns nachts begegnet ist in unseren Träumen oder als wir aufgewacht sind und die Gedanken kamen. Weit darüber hinaus. Weit darüber hinaus. Danke für die Freude am Herrn. Ha. Ja, genau. Manche machen was Gutes, die tun noch die Arme dazu ausstrecken. Das ist auch so ein Zeichen dafür. Oh, gib's mir ganz, Herr. Gib's mir einfach ganz. Durchdring mich wirklich ganz. Halleluja. Wow, da fällt das Alte ab. Da fällt das Alte ab. Halleluja. Alles, was war, alles, was war. Bei manchen, ich sehe so Zeitabschnitte bei einigen. Bei einigen ist so, da fällt was ab, was so die letzten paar Tage war. Halleluja. Und das ist wunderbar. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Bei manchen ist es so, da fällt was ab, was über Monate war. Was irgendwie Monate bestimmt hat. Es fällt ab einfach. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Bei manchen ist es so, wollen jetzt Dinge wirklich abfallen, wenn du es wirklich willst und wenn du dich wirklich reingehst, wollen Dinge abfallen, die dich über Jahre begleitet haben und die immer wie eine Schicht waren. Und du hast vielleicht gelacht und du hast vielleicht dich auch gefreut bis zum gewissen Grad, aber da waren diese Schichten einfach über deiner Seele über Jahre und die werden jetzt abgetragen durch die Freude am Herrn. Halleluja! Weil sie ist auch deine Stärke, sie ist deine Kraft. Sie ist die Power, die einfach alles andere wegbläst und wegnimmt und aus deinem Leben rausnimmt in dem Namen Jesus. Ach. Und bei manchen ist es sogar so, dass Schichten berührt werden von der Freude am Herrn, die sie schon in ihrer Kindheit eigentlich verschlossen hatten. Aber die Freude am Herrn geht tiefer und sie ist eine Kraft. Sie ist eine Kraft, die stärker ist als all die Schichten, die sich draufgelegt haben, als all die Traumata, die sich draufgelegt haben, als all das, was sich verschlossen hat. Oh, da ist eine Freude, die stärker ist und die tiefer geht. Und die all das wegnimmt, selbst was bis in deine Kindheit hineingegangen ist. Uiuiui. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Auch über Livestream. Halleluja, du bist immer noch am Gesunden. Ja, ich sehe wirklich diese Zeitabschnitte. Bei einigen sind es kürzere Zeitabschnitte, bei manchen sind es wirklich ganz lange Zeitabschnitte, die wie durchdrungen werden. Die durchdrungen werden und wo wirklich Dinge, die sich draufgelegt haben, weggenommen werden. Halleluja. Festlegungen auch weggenommen werden. Wo du Festlegungen getroffen hast, na, so werde ich nie. Oder so bin ich nie. Nein, nein, da bin ich vorsichtig. Nicht, dass jemand hier, dass ich mir eine Blöße gebe oder so. Weil da kann man was draufkriegen. Du hast vielleicht die Erfahrung gemacht, schon als Kind. Ja, wenn du den Kopf zu weit rausstreckst, dann kriegst du eins drauf. Nein. Gott nimmt es weg, dieses Trauma. Halleluja. Diese Angst. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr. Ja, es ist Befreiungsdienst. Merkst du, wir sind mitten im Befreiungsdienst. Halleluja. Wir sind mitten im Befreiungsdienst. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. In die Tiefe. Komm, inhalier noch mal ein bisschen. Oh. Oh. Ja, manche können nicht genug kriegen. Andere sind noch ein bisschen vorsichtig. Je nachdem, weißt du. Oh, Gott trägt die Schichten ab. Gott trägt die Schichten ab. Halleluja. Oh, danke, Herr. Also du wirst im Himmel eines Tages wirst du feststellen, in wie viel Sicherheitszonen du dich noch eingebaut hattest hier auf der Erde. Weil die werden im Himmel einfach völlig wegfallen. Im Himmel wirst du so völlig frei sein. Also da wirst du auf jeden so frei zugehen, ohne irgendwas, ohne irgendwelche Ängste, ohne irgendwas, was denkt der, was ist der. Da wirst du sowas von transparent sein für die anderen um dich herum. Du wirst jedem direkt ins Herz schauen können, jeder wird dir direkt ins Herz schauen können. Das ist der Hammer, ja? Das lassen wir hier oft, auf der Erde oft gar nicht zu oder nur im Ansatz. Ja? Aber diese Himmelsluft setzt uns frei. Amen. Sie macht uns transparent, sie macht uns angstfrei, ja, ich spüre schon, da kriegt schon einige ein bisschen Angst, wenn ich sage transparent, da kriegen manche schon ein bisschen Angst. Halleluja. Oh. Die größte Angst des Deutschen, der gläserne Mensch. Ja, im Himmel werden wir alle gläserne Menschen sein, ich sag's dir. Das Wort sagt, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Er sagt, alles, was im Verborgenen gesprochen ist, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Wow. Wenn ihr das noch Angst macht, dann lass dich vom Himmel befreien. Halleluja. Lass dich von Jesus befreien, weil im Himmel wird es so sein. Im Himmel denkst du einen Gedanken und der ganze Himmel hört deinen Gedanken. Das Gute ist, dass du da nur noch gute Gedanken denken kannst. Da kannst du keine komischen mehr denken. Das ist das Gute. Halleluja. Also brauchst keine Angst haben, dass es peinlich wird im Himmel. Ja, es ist so. Im Himmel denkst du in einem Moment an irgendeinen Ort und schon bist du da. Das ist, weil der ganze Himmel deine Gedanken sofort sieht, hört, wie auch immer. Es wird ausgerufen auf den Dächern. Halleluja. Aber da gibt es nur noch gute Gedanken. Amen. Und je tiefer du durchdrungen wirst von der Freude am Herrn, umso mehr gibt es auch bei dir nur noch gute Gedanken. Ich glaube, wenn wir jetzt alle Gedanken projizieren würden an die Wand, die hier gedacht werden, dann sieht es schon viel besser aus, als noch vor einer Stunde aussah oder so. Oder vor zwei Stunden. Es kann noch besser werden, aber wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Halleluja. Oh Jesus, wir danken dir, dass du uns wirklich in deinem Prozess der Gesundung hast, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns immer tiefer durchdringst, Herr, mit der Freude am Herrn, Herr. Danke, Herr, dass du immer tiefere Schichten erfasst, Herr, von dieser Atmosphäre des Himmels in unserem Innersten, Herr. Dass wir immer mehr durchdrungen werden, Herr, und dass immer mehr das wirklich in der Tiefe verankert ist, Herr, in der Tiefe unseres Seins, des Seins, dass selbst wenn hier auf dieser Welt von außen noch Dinge manchmal kommen, dann sprudelt diese Freude von innen raus sofort umso stärker, Herr. Halleluja, wir preisen dich dafür, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Sag mal zu jemand neben dir, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Und dann sagt jemand anders neben dir und sagt, und ich glaube, du kannst immer noch mehr davon gebrauchen. Du siehst zwar schon sehr gut aus, aber du kannst noch mehr gebrauchen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns nochmal unsere Hände aufeinander auf die Schulter legen. Lass uns einfach nochmal freisetzen, wirklich den Fluss des Geistes, den Fluss der Freude im Herrn. Halleluja. Danke, Jesus, Herr, für deine Familie, Herr. Herr, wir sind deine Familie hier heute Abend, Herr. Und während wir hier so im Kreis herum die Kraft Gottes freisetzen, Herr. Herr, ja, fließt diese himmlische Energie gerade jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Durch die Reihen durch, Herr. Durch jeden einzelnen, oh, durch jetzt in dem Namen Jesus. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Ja, ja, mehr, Herr. Sag mal mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Und dann heißt es, und alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also sagt zum Schluss, danke, Herr. Danke, Herr, für mehr. Danke, Herr, für die Freude am Herrn. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du hier bist heute Abend, Herr. Halleluja.